Am nächsten Vormittag telegrafierte Petrosino aus Rom seinem Bruder Vincenzo nach Padula, er wolle den Zug nehmen, der am folgenden Nachmittag um 13.53 Uhr dort eintreffe. Seine Rechnung im Hotel Inghilterra betrug 30 Lire. Er bezahlte, ging zum Bahnhof und stieg in den Zug. Seit Jahrzehnten hatte er seinen kleinen Bruder nicht mehr gesehen. Vincenzo erwartete ihn am Bahnhof mit einem Cousin der beiden. Petrosino umarmte seinen Bruder, warf dem anderen einen Blick zu und fragte Vincenzo dann, weshalb er nicht allein gekommen sei. »Aber das ist doch unser Cousin Vincenzo Arato«, rief sein Bruder aus, »der Sohn der Schwester unserer seligen Mutter.« »Du weißt doch, meine Reise ist geheim«, mahnte Petrosino. »Keiner soll davon wissen.« Diesbezüglich hatte Vincenzo jedoch schlechte Neuigkeiten. Er zog eine Zeitung aus der Tasche, den Il Pungolo, den Ochsenziemer. Darin fand sich ein Artikel über Petrosinos mutmaßlich geheimen Auftrag. Sogar General Bingham, den man nach dem abwesenden Detective gefragt hatte, wurde zitiert. »Soweit ich weiß, könnte er überall sein, sogar in Italien.« Petrosino fluchte leise. Detailliert beschrieb der Artikel seine Reise und brachte sie sogar mit dem Ziel in Verbindung, die Black Hand zu zerschlagen. Sein eigener Commissioner hatte seine Tarnung auffliegen lassen. Der Tag war ruiniert. Vincenzos Freunde standen vor dem Haus der Familie Spalier, um den berühmten Detective zu begrüßen, doch der verkroch sich wütend im Schlafzimmer. Wie hatte Bingham das nur tun können? Petrosino hatte in Italien hunderte Feinde und der Commissioner hatte dem ganzen Land seine Pläne verraten. Ein unfassbarer Patzer. Bingham sah derartige Fauxpas freilich ähnlich. Während seiner ersten Tage im Amt hatte er Juden und Italiener beleidigt und seine große Klappe in den ungünstigsten Momenten aufgerissen. Unmöglich zu sagen, was genau der General mit diesem Interview hatte bezwecken wollen. Sicher, er stand unter Druck, etwas gegen die Untaten der Italiener zu unternehmen. 1909 war ein Wahljahr, und William Randolph Hearst schickte sich an, Tammany wegen ihrer erfolglosen Verbrechensbekämpfung zu attackieren. Welchen besseren Beweis für das Engagement des NYPD im Kampf gegen den Bund hätte es geben können als den Umstand, dass der weltbeste italienische Detective in diesem Augenblick nach Sizilien unterwegs war, um den Gangsterzustrom ein für allemal zu unterbinden. Binghams Streben nach Höherem mag den Patzer also erklären. Dennoch bleibt er unbegreiflich leichtsinnig. Hätte der Commissioner wohl auch seinen besten irischen Detective so tölpelhaft gefährdet? Um 7 Uhr am nächsten Morgen brach Petrosino vorzeitig per Zug nach Neapel auf. Von dort wollte er das Postboot nach Palermo nehmen, von wo die meisten der Verbrecher kamen, mit denen er sich hatte herumschlagen müssen. Sizilien erwartete ihn. Wieder meldete sich das alte Misstrauen. Als sein Bruder ihn nach seinem Ziel fragte, antwortete Petrosino ausweichend, »Vielleicht Messina«, sagte er. »Auf dem Rückweg komme ich nochmal bei dir vorbei.« Offensichtlich glaubte er nun, niemandem in Italien mehr wirklich trauen zu können, nicht einmal seinem Bruder. Während der Zug Richtung Nordwesten auf die Hafenstadt Neapel zuratterte, aß Petrosino den Proviant, den Vincenzos Frau für ihn gekocht hatte. Im Abteil saß außerdem ein gewisser Valentino di Montesano, Hauptmann der Carabinieri. Er erkannte Petrosino, sagte jedoch nichts.